mein Heimatland, ging ich auch fort so weit, sing ich dein Lied noch heut, so wie in alter Zeit, mein schönes Heimatland. Ging ich auch fort so weit, sieh.